Einheit 7. Berufe. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Der Lehrer und die Lehrerin? Ja, der Lehrer und die Lehrerin. Der Taxifahrer und die Taxifahrerin? Ja, der Taxifahrer und die Taxifahrerin. Der Hausmann und die Hausfrau? Ja, der Hausmann und die Hausfrau. Der Arzt oder die Ärztin? Lieber die Ärztin. Der Bankangestellte und die Bankangestellte? Ja, der Bankangestellte und die Bankangestellte. Der Friseur oder die Friseurin? Lieber der Friseur. Der Verkäufer und die Verkäuferin? Ja, der Verkäufer und die Verkäuferin. Der Programmierer und die Programmiererin? Richtig, der Programmierer und die Programmiererin. Der Projektleiter und die Projektleiterin? Ja, der Projektleiter und die Projektleiterin. Der Mechaniker oder die Mechanikerin? Lieber der Mechaniker. Der Kellner und die Kellnerin? Ja, der Kellner und die Kellnerin. Der Kaufmann und die Kauffrau? Ja, der Kaufmann und die Kauffrau. Der Aerobiktrainer und die Fitnesstrainerin? Ja. Der Aerobiktrainer und die Fitnesstrainerin. Der Pilot oder die Pilotin? Lieber die Pilotin. Der Chef und die Sekretärin? Ja, der Chef und die Sekretärin.